1. Als Jesus vom Berg Herabstieg, folgten im Saalreich Menschenmengen. 2. Debi trat ein Ursatzigeren in Herren, warf sich vor ihm nieder und bat, Herr, wenn du es willst, kannst du mich reinigen. 3. Jesus streckte seine Hand aus, berührt ihn und sagt, Ich will es, Word rein. Sofort Word sein Ursatz geheilt. 4. Jesus wies in an Eakti darauf, dass du niemandem davon ersalst, gehör stattdessen zum Priester und bringe die Opfergabe dar, die Mose vorschrieben hat, damit es ihnen als Sünde dient. 5. Als Jesus anschließend nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann an in Herren und bat ihn eindringlich. 6. Herr, mein Diener liegt zu Hause gelahmt und leidet groß Qualen. 7. Jesus erwidert ihm Eich Word kommen und in heilen. 8. Der Hauptmann entgegnet jedoch, Herr, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst, sprich lediglich ein Wort, und mein Diener wird geheilt werden. 9. Denn auch ich bin ein Mann, der unter Befehl steht, doch habe ich Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem Sage, gehe, so geht und zu einem anderen, komm, so kommt und zu meinem Diener, tu dies, so tatu es. 10. Als Jesus dies hort, sagt sich erstaunt und erklärt seinen Begleiten, Warlich, ich sejuk, einen so großen Glauben habe ich in ganz Israel bei niemandem gefunden. 11. Ich versichere euch jedoch, das will Menschen aus Ost und West kommen und mit Abraham, Isaac und Jacob im Himmelreich zu Tisch sitzen werden. 12. Diegenigen aber, diegentlich zum Reich gehoren. Wer denn in die Ossierfensternis hinausgeworfen, wo Hulen und Zarnachnerschen herrschen word. 13. Daraufhin sagt Jesus zum Hauptmann, Geh, es soll dir geschehen, why du geglottest. Und in derselben Stund word der Diener geheilt. 14. Als Jesus in das Haus des Petrus kam, sah dessen Schwiegermutter imite Fieber im Bett liegen. 15. A berührt ihr Hand, woraufhin das Fieber sie verließ, und sie stand auf, im zu dienen. 16. Als es Abend word, brachten sie viel besessen zu ihm, und trieb die Geister mit einem Wort aus, zu dem Heiltier all, dien Krankheiten litten. 17. Dies Gesche, damit sich erfüllt, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden war. Er hat unsehe Schwachheiten auf sich genommen und unsehe Krankheiten getragen. 18. Als Jesus die großen Menschenmengen sich sah, befahl zum gegenüber liegenden Ufer zu besusetzen. 19. Ein Schriftgelehrter traten in Herren und erklärt, Meister, ich mochte dir folgen, wohin du auch gehst. 20. Jesus erwidert ihm, Fuchse haben holen und die Vogel des Himmels Nester, Dr. Menschensen hat keinen Ort, wo sein Haupt hinlegen kann. 21. Ein anderer seiner Jünger bat ihn, Herr, erlob mir zuerst, hinzugehen und meinen Vater zu begraben. 22. Jesus entgegnet ihm jedoch, Folge mir nach, und lass die Toten ihr eigenen Toten begraben. 23. Als das Boot bestieg, folgten ihm sein Jünger. 24. Plötzlich erhob sich ein Heftigestim auf dem See, so dass die Wellen über das Boot schlugen, Jesus jedoch schlief. 25. Sie traten an in Herren, weckten in und riefen, Herr, rett uns, wir gehen zu Grund. 26. Fragte Sie, warum seid ihr so angstlich, kleingläubigen? Dann stand auf, befahl den Winden und dem See einhold, und es wurde wollig still und glatt. 27. Die Männer waren jedoch erstaunt und fragten sich, was für ein Mann ist das, dem sogar Wind und See gehorchen. 28. Als das Land der Gadarener erregt, kamen im Zwei von Dämonen besessen Männer von den Graben entgegen. Sie waren so gefährlich, dass niemand auf diesem Weg vorbeigehen konnte. 29. Plötzlich schrien Sie, was willst du von uns, Sohn Gottes? Bist du gekommen, uns vor der bestimmten Zeit zu quälen? 30. In einiger Entfernung weidet ein groß Herd Schwein. 31. Die Dämonen beten in jedoch, wenn du uns austreibst, sende uns in die Schweinherd. 32. Jesus befahl ihnen, get. Daraufhin führen sie aus den Mannen heraus und in die Schwein. Und sie, die gesamte Herd störste sich den Stilen abhang hinunter in den See und ertrank im Wasser. 33. Die Herten flohen. Daraufhin begaben sich in die Stadt und berichteten als einschließlich der Erenis mit den Besessenen. 34. Und sie, die gesamte Stadt zog Jesus entgegen und als sie in sahen, beten sie in ihr Gebiet zu verlassen.